Der Aufstieg der AfD ist vor allem durch den Rassismus unserer Gesellschaft zu erklären und durch den Antisemitismus, der nie weg war. Aber die Partei profitiert zusätzlich von der Abstiegsangst, die immer mehr Menschen empfinden. Sie fürchten sich davor, eines Tages zu den gesellschaftlichen Verlierern zu gehören. Und sie haben zusätzlich bereits eingesehen, dass es für sie so etwas wie einen Aufstieg nicht mehr geben wird. Theodor W. Adorno hat 1967 in einer Vorlesung über Aspekte des neuen Rechtsradikalismus über solche ängstlichen, frustrierten Menschen gesagt, dass sie nichts vor sich sehen. Sie haben keine Vision einer besseren Welt, keine Hoffnung. Sie sehen nur Unmöglichkeiten. Man muss nicht einmal arm sein, um so zu fühlen. Die Möglichkeit der Armut reicht aus, um die Angst zu schüren und den Kopf in einen Flight-or-Fight-Modus zu versetzen. Flucht oder Kampf. Da die Flucht nicht möglich ist, wohin auch, findet die neue Rechte den vermeintlichen Feind, gegen den es sich zu kämpfen lohnt, in Geflüchteten, Muslimen, in allen Menschen, die als anders wahrgenommen werden. Manche Nazis wünschen sich regelrecht einen Bürgerkrieg. Sie wollen den Untergang, weil sie keine andere Idee haben.